An einem Sonntagmittag entdeckte das kleine Gespenst auf dem Weg durch die unterirdischen Gänge einen neuen Ausstieg. Wie alle Ausgänge aus dem Höhlengewirr war er mit einem starken, fest in die Felswände eingemauerten Gitter versperrt. Nur, dass sich hier, wenige Schritte hinter dem ersten Gitter, ein zweites und hinter dem zweiten ein drittes Gitter befand. Was bedeutet das? Und dann kam das? Eine Stahltür mit einem Sicherheitsschloss. Was soll das wohl bedeuten? Das Schloss zu öffnen ist ja wohl für mich eine Kleinigkeit. Ein Wink mit dem Schlüsselbund und der Weg war frei. Er führte durch einen Kohlenkeller direkt in das Rathaus des Städtchens Ollenberg. Das kleine Gespenst machte große Augen, als es die Kellertreppe hinaufhuschte und sich plötzlich im Rathaus befand. Ist ja groß hier. In dem großen Rathaus mit seinen Fluren und Amtsstuben, mit der schönen alten Steintreppe und den bunten Glasfenstern im Treppenhaus. Sehr interessant. Wochentags herrschte hier immer reges Leben. Beamte eilten von Tür zu Tür, der Ratsdiener schleppte Stöße von Akten umher und auf den Gängen warteten eine Menge Leute mit allen möglichen Angelegenheiten. Doch heute, am Sonntagmittag, war kein Mensch hier. Das kleine Gespenst konnte sich ungestört im ganzen Rathaus umsehen. Es öffnete alle Türen und guckte in die Räume. In jedem Zimmer klebt das gleiche Bild an der Wand. Der schwedische General Torsten Torstensson in leuchtenden Farben. Nicht schlecht. Und typisch, groß und breitspurig sitzt er auf seinem Apfelschimmel und schwingt den Feldherrnstab. Ziemlich genau gemalt. Der grüne Reitermantel, der bauscht sich im Wind. Die Feder am Hut leuchtet mit seinem roten Schnurrbart um die Wette. Unter dem Bildnis des Generals stand in großen Buchstaben etwas gedruckt, was das kleine Gespenst aber nicht entziffern konnte. Schade, dass ich das nicht lesen kann. Es hatte ja niemals lesen und schreiben gelernt und konnte nicht ahnen, dass es sich bei den Bildern um Werbeplakate handelte, auf denen stand: Sonntag, den 27. Juli. Großes historisches Festspiel aus Anlass der 325-Jahr-Feier der Belagerung Eulenbergs durch die Schweden. Echte Waffen und Kostüme aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. 476 Mitwirkende, 28 Pferde, 2 Kanonen. Musikalische Umrahmung durch die Stadtkapelle. Beginn pünktlich 11.30 Uhr auf dem Rathausplatz. Um zahlreichen Besuch bittet die Festspielleitung. Was die bloß mit diesem Torstensson haben, dass die den überall hinkleben? Hier und da mal ein Bild von ihm meinetwegen, aber in jedem Zimmer, auf jedem Gang und in jeder Nische im Treppenhaus? Das ist einfach zu viel. In den Räumen der Stadtkämmerei entdeckte das kleine Gespenst auf einem der Schreibtische einen schwarzen Filzstift. Das ist gut. Den kann ich gut gebrauchen. Es lieh sich den Filzstift und malte dem General Torstensson auf dem Plakat in der Stadtkämmerei einen schwarzen Vollbart an. Dann huschte es in das nächste Zimmer. Dort verzierte es das Bildnis des Generals mit einer mächtigen Gurkennase, auf der eine Warze prangte. Steht ihm doch gut, die Gurke. Ja, das bringt doch etwas Abwechslung in das ewige Einerlei. Schnell eilte das kleine Gespenst von Plakat zu Plakat. Mit flinken Strichen malte es Torstensson hier ein paar Eselsohren an den Kopf, dort eine schwarze Augenklappe, wie sie die Seeräuber tragen. Ja, das macht Spaß. Immer neue Verzierungen. Boxhörner, riesige Glotzaugen, einen Spitzbauch, ein Hirschgeweih, eine qualmende Tabakspfeife, einen Ring durch die Nase. Kein Wunder, dass das kleine Gespenst vor lauter Eifer vergaß, auf die Zeit zu achten. Plötzlich hatte es vom Rathausturm 1 Uhr Mittag geschlagen. Das kleine Gespenst befand sich gerade im Amtszimmer des Bürgermeisters. Oh, höchste Zeit für mich, mir ein Plätzchen zu suchen, wo ich die nächsten 23 Stunden verschlafen kann, ohne gestört zu werden. Ui, mir wird schon wieder ganz schwindelig. Bis in den Geheimgang schaffe ich es bestimmt nicht mehr. Das ist viel zu weit. Oh je, mir wird immer schwindeliger. In einer Ecke der holzgetäfelten Amtsstube stand eine alte, mit kunstvollen Eisenbeschlägen versehene Ratstruhe. Darin hatte man früher wichtige Briefe und Rechnungen aufbewahrt. Aber jetzt war die Truhe leer. Sie stand nur zum Schmuck des Raumes da. Das ist die Rettung. Mit letzter Kraft war das kleine Gespenst in die Truhe geschlüpft und schlief sofort ein.